Freitag, 21. Juni 2024. Seid alle herzlich willkommen. Diesmal soll es schneller gehen und kürzer sein. Ich bin gefragt worden, ob ich zu diesem Paragraph 218 noch was sagen will, kann und so weiter. Also, der Paragraph 218 ist ein Paragraph, der steht im Strafgesetzbuch. Er steht unter der Rubrik Tötungsdelikte. Und er zerfällt eigentlich in vier Paragraphen, weil es gibt den Paragraph 218, den Paragraph 218a, b und c. Man sieht also schon an diesem Aufwand, dass diese besondere Tötungsstraftat, ja, wie soll man sagen, aus dem gesamten sonstigen Handhabungslauf von Tötungsdelikten herausfällt. Ich will euch mal den Paragraph 211 vorlesen. Der regelt nämlich den Mord. Und da steht erstens, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Zweitens, Mörder ist, wer aus Mordlust oder Befriedigung des Geschlechtstriebs oder Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. So, da hat man also nicht so lange gebraucht. Ne? Das ist ein relativ kurzes Stück Text. Und das ist alles, was da über Mord drin steht. Und bei dem Paragraph 218 sind es insgesamt vier Paragraphen, die sich doch in die Länge ziehen. Und man hat den Eindruck, und das fällt sofort auf, wenn man den Paragraphen aufmacht, dass da also schon sehr, sehr niedrige Strafen, hier wird gesagt lebenslänglich, ja. Und bei dem Paragraph 218, ihr könnt es ja mal nachlesen, sehr niedrige Strafen verhängt werden. Und dann kommt natürlich auch noch der Paragraph 218a, in dem dann gesagt wird, und wenn das noch in einem bestimmten Zeitfenster geschieht, nämlich in den ersten 12 Wochen und nach einer Beratung, dann ist es straffrei. Und das ist komisch. Ja, also da ist eine Straftat, die auf jeden Fall zu den Tötungsdelikten gehört und die wird sehr, sehr viel weniger bestraft als andere Tötungsdelikte, insbesondere Mord. Und dann wird auch noch gesagt, ja, obwohl das jetzt eine Tötungsstraftat ist, sagen wir in den ersten 12 Wochen, strafverfolgen wird es nicht, wenn bestimmte Beratungsergebnisse vorliegen. Also man sieht schon allein an diesem Vorgehen, dass da eine Ausnahme gemacht wird von der normalen Rechtsordnung und Strafordnung. Denn an und für sich ist ja, wenn ich mir das mal angucke, wenn ich den Opa töte, weil ich sein Moped erben möchte, er hat so eine schöne alte Zündapp oder was in der Garage stehen, und das hätte ich ganz gerne, naja, und er ist eh schon alt, also mache ich ihn alle, dann ist es ein niederer Beweggrund, weil ich ein hohes Gut, nämlich Opas Leben, gegen ein materielles Gut, und das ist minder wert als das Leben, nämlich die Zünder in der Garage, eintausche. Ja, ich nehme das Leben, das höhere Gut, wegen der Zünder in der Garage. So, und dann mache ich das unter Umständen auch noch heimtückisch, indem ich hingehe und das so mache, dass der Opa das nicht erwartet. Also entweder mit Gift oder nachts ersticken oder ja, was ist. Da gibt's viele Möglichkeiten, wie man das macht. Ich möchte jetzt niemand dazu ermutigen, ja. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Opas noch Zündapps in der Garage stehen haben. Nun, ihr seht, da ist dann Heimtücke. Ja, oder mit besonderer Grausamkeit. Wenn ich mir also die Sache überlege, ich sperre den in den Keller ein und lasse ihn langsam verhungern oder ich werfe ihn mit dem Rollstuhl die Treppe runter und lasse ihn dann liegen über Wochen, wo ich in Ferien fahre und so tue, als wäre nichts, ja, und komme dann ganz überrascht zurück. Oh, der Opa ist tot. Solche Sachen wären besonders grausam. Ja, und das sind Mordmerkmale. Also entweder die Heimtücke oder die Grausamkeit. Und man sagt immer, wenn so ein minderer Beweggrund vorliegt oder ein niederer Beweggrund vorliegt und einer der sonstigen Merkmale, Heimtücke oder Grausamkeit, dann wird ein Tötungsdelikt zum Mord. Und wenn man jetzt mal das betrachtet mit dem Kind und der Abtreibung, dann müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das jetzt empfindet. Also ich bin kein Jurist, ich kann auch nicht hingehen und sagen, ich lege irgendeinen Gesetzentwurf vor, wie sollte ich den dann auch durchbringen, das hat also gar keinen Sinn. Es ging ja in diesem letzten Podcast lediglich um ein Zitat von Tucker Carlson. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich in Amerika ist wesentlich mehr über das Prozedere einer Abtreibung bekannt als bei uns. Das heißt, die Leute sind dort in gewisser Weise vorgebildet. Die wissen, wie eine Abtreibung gemacht wird. Und sie wissen auch, warum das so gemacht wird, so grausam. Zumindest viele wissen das. Naja, und der Tucker Carlson hat das natürlich in ein amerikanisches Publikum hineingesprochen. Wir hier in Europa sind da ein bisschen anders drauf, weil bei uns sehr viel mehr Zensur herrscht. Und solche Themen gar nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Wir haben im Mittelalter eine Tötungsmethode gehabt, die nannte man Vierteilen. Und das ist eigentlich fünf Teilen, weil man hat an jeden Arm und an jedes Bein ein Pferd gebunden und dann hat man den Pferden die Peitsche gegeben und den Menschen dann da regelrecht zerrissen. Das heißt, man hat ihm Arme und Beine aus dem Körper gerissen. Und dann waren es natürlich fünf Teile, deswegen vier Teilen, ich weiß nicht, ob das so wirklich das richtige Wort ist. Und ähnlich geht man bei den Abtreibungen vor. Man zerreißt das Baby im Mutterleib mittels einer Absaugvorrichtung und diese kleinen Extremitäten, die da inzwischen ausgebildet sind, die sind natürlich nicht so stabil, dass man da ein Pferd braucht. Da reicht schon ein bisschen Unterdruck in einem Sauggerät, ja. Und dann wird dieses Kind quasi bei lebendigem Leib zerstört. Jetzt entsteht da die Frage, und die könnt ihr euch selbst beantworten, ist das nicht grausam? Und das nächste ist natürlich, dass dieses Kind im Mutterleib natürlich absolute Geborgenheit hat und noch keinerlei Erfahrung von den Gefahren und Fallstricken dieser Welt. Das heißt, es ist völlig unvorbereitet auf diese Attacke. Und die Frage ist natürlich, und die dürft ihr euch auch selbst beantworten, ob nicht hier auch eine gewisse Heimtücke vorliegt, wenn man völlig unangekündigt und völlig ohne Vorwarnung mit solchen drastischen Methoden da eingreift. Und die nächste Frage, die sich stellt, ist, was ist mit den Beweggründen? Wir haben in sehr vielen Fällen, und das ist der Hauptanteil der Abtreibungen, eigentlich nur materielle Gründe. Ich habe meine Karriere noch nicht unter Dach und Fach oder ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Geld verdienen, damit ich und so weiter. Ja, das sind materielle Gründe und das Leben des Kindes wird jetzt eingetauscht gegen materielle Dinge. Oder es sind Sachen wie Gesichtsverlust. Was sagen Mama und Papa, wenn ich jetzt schwanger werde? Oder was sagen die oder jene? Und was kommt da auf mich zu? Und dann wird einfach diese Möglichkeit in Erwägung gezogen. Dabei aber nicht bedacht, dass Gesichtsverlust und was Mama und Papa sagen, ein weniger kostbares Gut ist als das Leben eines Kindes. Ich hoffe, ihr gebt mir da recht. Also zumindest dürft ihr euch diese Frage mal stellen. Ja? Das heißt, es gibt eigentlich nur einen einzigen Fall, wo gleich hohe Güter gegeneinander stehen. Und das ist, wenn medizinisch festgestellt wird, dass das Austragen oder Gebären des Kindes die Mutter tötet. Jetzt gibt es noch den Fall, dass hier Vergewaltigung vorliegt und vielleicht diese Frucht des Leibes dann von jemandem stammt, den man ablehnt, der ein Verbrechen begangen hat. Allerdings ist da die Frage, hat es das Kind auch getan? Das ist dann eine Beantwortung, die ihr selbst auch vornehmen könnt und dürft. Ja? Es geht ja bei alledem nicht darum, zu sagen, so und so muss es sein, sondern es geht darum, dass man sich anfängt, Gedanken zu machen, wie die Zusammenhänge sind, um dann unter Umständen zu Entschlüssen zu kommen, die etwas anderes zeigen als das, was wir jetzt gerade vorliegen haben. Ja, dieses System ist ziemlich am Ende. Und man sieht es schon daran, dass diese merkwürdige Sache mit dem Paragraph 218 gemacht wird. Da ist eine Straftat, die aber in bestimmter Frist nicht strafverfolgt wird. Und dann ist das auch noch ein Tötungsdelikt. Und dann ist das ein Tötungsdelikt, was möglicherweise, und ich will das gar nicht jetzt präjudizieren, aber für einige Menschen sieht das aus wie ein Mord. Ja, es hat gewisse Grausamkeit, es hat gewisse Heimtücke. Es geschieht in der Regel eigentlich in fast 99% aller Fälle aus einem Beweggrund, den man hinter dem Leben sehen müsste, geringerer Wert und damit ein niederer Beweggrund. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Opa und der Zünder und dem Kind und der Karriere? Und ein Leben ist ein Leben. Und wir sehen ja, wie die Alterspyramide auf dem Kopf steht. Wir haben inzwischen begriffen, dass diese Mehr von den zu vielen Menschen auf der Erde eine Lüge ist. Und das heißt, dass die Zukunft bedeutet, dass wir diese Alterspyramide wieder auf die richtigen Füße stellen müssen. Und dann ist die Frage, auch wenn da jetzt ein Mensch ausgetragen und geboren wird, den man hinterher, die Mutter hinterher ablehnt, es gibt sehr viele Menschen, die hätten ganz gerne ein Kind und kriegen keins. Und da kann man das zur Adoption freigeben. Und man muss solche Menschen, vor allem wenn sie noch sehr jung sind, solche Mädchen und junge Frauen, da begleiten. Auch das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die da einhergehen muss. Aber muss ich dann zu Pro Familia oder Planned Parenthood gehen, das heißt quasi zum Teufel persönlich, und dort fragen, wie ich es machen muss? Oder ist das nicht vielleicht günstiger, wenn man so einem Menschen den Mut macht, das Kind erstmal auszutragen und dann zu entscheiden? Ich kenne Frauen, die haben mal abgetrieben. Und die sagen eigentlich alle, im Nachhinein war das ein Fehler. Und manch einer leidet daran, ja, und hat Gewissensbisse oder seelische Probleme. Nun, ich werfe euch diese Fragen einfach mal in den Raum, damit ihr damit jongliert. Denn ich für meinen Teil weiß, was ich gerne hätte. Aber das muss ja nicht das sein, was die Allgemeinheit will. Und deswegen hat es wenig Sinn, wenn ich jetzt dazu meine persönliche Meinung sage, sondern es muss ja hier irgendwie ein Konsens entstehen. Und das heißt, man muss diese Gedanken bewegen und man muss sie vielleicht im kleineren Kreis mit den eigenen Freunden, Familienmitgliedern und so weiter diskutieren und da vielleicht zu vernünftigen Entschlüssen kommen. Es ging ja um Entschlüsse. So, ich werde jetzt dieses Thema verlassen. Schauen wir mal, was Putin entschlossen hat. Der ist jetzt hingegangen und nimmt Beziehungen zu Ländern auf, die zu Russland auch vor dem Kalten Krieg schon gute Beziehungen hatten. Ja, Korea, Vietnam, Kuba und ich denke, dass da auch irgendwann Afghanistan wieder reinkommt. Zumal ja dieses Zerwürfnis zwischen Afghanistan und den Russen durch den Westen provoziert war. Also da gab es eigentlich keinen eigenständigen Grund. Das ist immer ein bisschen anders als in den John Rambo-Filmen. Aber die könnt ihr euch mal anschauen. Das sind nämlich genau die Länder, um die es da geht. Und das bringt natürlich jetzt die G7-Zwerge über den Rand der Verzweiflung. Weil die wissen natürlich genau, dass die Türkei schon längst von der NATO weggeht und will. Das ist auch schon unter Dach und Fach. Wisst ihr auch wann? Da, wo der tiefe Staat mit diesen Erdbebenwaffen in der Türkei rumgefuhrwerkt hat. Das war die Bestrafung für die Abtrünnigkeit von der Türkei aus der NATO und ihre Zuwendung zu BRICS. Ich weiß nicht, ob das damals schon wirklich vertraglich unter Dach und Fach war. Aber ihr könnt mal von einem ausgehen, wenn die davon anfangen, offiziell zu reden und öffentlich zu reden, dann ist das schon lange so. Die fangen nicht dann an zu reden, wenn das noch aussteht. Das heißt, der Putin macht jetzt dem Westen klar, Leute, ich gehe jetzt da dran und setze die Welt zurück in eine Ordnung vor dem Kalten Krieg. Und er wird wahrscheinlich auch noch weiter zurückgehen. Das wird noch bis 1914 zurückgedreht. Denn Putin hat schon oft durchblicken lassen, dass wir dorthin zurück müssen, wo der Weg des Rechtes, des Völkerrechts und anderer Rechte verlassen wurde. Und das ist genau da, wo nämlich dieses satanische Geldsystem 1913 errichtet wurde und man dann diese riesigen Kriege gemacht hat. Das ist ja Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter. All diese Länder, in die er ja jetzt fährt, Vietnam gab es auch einen Krieg, Korea gab es auch einen Krieg, Kuba war eine Krise. Die hatten jetzt keinen Krieg, aber das ist ein Wirtschaftskrieg seit langem, seit Generationen schon. Und man muss gucken, dass man da wieder eine Ordnung reinkriegt. Und dass man diese schrägen Rechtsvorstellungen dieser sogenannten regelbasierten Weltordnung wegbekommt und wieder zurück ins Recht kommt. Ich kann euch ja mal versuchen, den Unterschied zu erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen regelbasiert und nach einer Rechtsordnung? Also in einer Rechtsordnung werden die Gesetze von gewählten Vertretern gemacht. Das heißt, die Macht geht vom Volk aus, in einer Republik zum Beispiel, oder in einer Art Monarchie, in der der Monarch Parlamente erlaubt. Da werden dann Gesetze gemacht. In einer Diktatur werden die nicht vom Volk gemacht, sondern von anderen. Ja, und wir haben diese drei Staatsformen. Die Staatsform der Monarchie, die Staatsform der Republik und die Staatsform der Diktatur. So, wenn jetzt gewählte Vertreter Gesetze gemacht haben, dann können die auch nur von den gewählten Vertretern wieder verändert werden. In einer Diktatur machen Ungewählte, ganz egal ob das Oligarchen oder Einzelpersonen sind, machen einfach die Gesetze. Das sind dann Regeln. Und deswegen ist eine regelbasierte Weltordnung kein Gesetz. Hat kein Gesetz, weil das nicht der Souverän über das Gesetz bestimmt, wie es aussieht, sondern irgendein selbsternannter Oberbonze oder was auch immer, Mafia-Boss. Und der macht die Regeln. Und der kann die täglich ändern. Das kann sogar von Person zu Person anders aussehen. Und wir sehen ja bei uns in unserem Land, ja, da wird eine Person wegen Vergewaltigung freigesprochen und das Opfer oder ein Opfer, die den Vergewaltiger Vergewaltigerschwein genannt hat, die wird in Haft genommen. Also das heißt, der Vergewaltiger kriegt weniger Strafe als das Opfer, nur weil das Opfer wütend war und ihn beschimpft hat. Was man ja eigentlich verstehen kann. Ne? Hat mit Recht nichts mehr zu tun. Oder, dass man einen Herrn Höcke bestraft für einen Satz, der wenig später dann ganz allgemein im Fernsehen und in Tageszeitungen zu lesen ist. Das heißt, da wird mit zwei Maßstäben gemessen. Das ist eine regelbasierte Weltordnung. Der eine ist der Böse, weil der passt einem nicht, der passt dem Diktator nicht, der wird bestraft und die anderen sind die Guten, weil die das sagen, was der Diktator will und dann werden die nicht bestraft. Das ist regelbasiert. Das kann sich von Tag zu Tag ändern, von Stunde zu Stunde, von Person zu Person, von Sachverhalt zu Sachverhalt. Man hat keine Rechtsordnung. Der Einzelne weiß nichts mehr darüber Bescheid, was er darf oder nicht darf, weil es kann sich ja, wie gesagt, stündlich, minütlich, sonst wie ändern. Und das ist eine regelbasierte Weltordnung. Und das ist das, was Putin nicht mehr will. Und deswegen nimmt er jetzt Beziehungen auf mit Ländern, die durch den Westen und seine regelbasierte Weltordnung zerstört wurden und dreht die Geschichte zurück auf den Tag davor. Das heißt also irgendwann in den Zeiträumen von 1913 und 14. So, und das werden wir jetzt zunehmend öfters und mehr sehen. So, und die westlichen Staaten, die können sich die Zunge abbeißen oder ins Knie schießen oder Kopfstand machen und mit den Füßen zappeln, mehr wird ihnen dann nicht übrig bleiben. Denn Putin hat verstanden, dass eine friedlichere Welt, eine nicht mehr regelbasierte, sondern nach Gesetzen funktionierende Welt, auch beinhalten muss, dass man wirtschaftliche Beziehungen hat und nicht ständig mit Sanktionskriegen darum macht. Und das ist auch genau der Punkt, warum er hier mit diesen Ländern, in die er reist, nicht nur militärische Abkommen macht, sondern insbesondere wirtschaftliche Vereinbarungen trifft. Und man darf nicht vergessen, Vietnam ist nicht sehr groß, aber es ist ein wirtschaftliches Mittelgewicht. Also das ist keine kleine Sache mehr. Und das lohnt sich. Ja, und bei den Koreas ist das sowieso eine sehr viel größere Geschichte. Und ich denke auch, dass es da zu einer Wiedervereinigung kommt und dass all diese Länder, die da geteilt sind und die der Westen mit seiner regelbasierten Ordnung da geteilt hat und dann da ständig Konflikte am Kochen hält, dass die befriedet werden und dass die wieder vereinigt werden und dass diese Spannungen dann da unterbleiben, die der Westen da ständig hineingetragen hat. Und das ist eine Gesundung. Es werden böse, böse Schnittwunden geheilt, weil Dinge wieder zusammenwachsen können, die künstlich getrennt gehalten wurden. Und wenn das gleichzeitig zum Wohle der Menschen ist, in wirtschaftlicher Hinsicht und auch in Hinsicht auf die Sicherheitsarchitektur, dann werden die das sehr begrüßen. Und da kann der Westen rumzicken und rumstänkern. Die Leute werden das dankbar annehmen. Und jetzt haben sie endlich einen, der ein noch größeres Piff-Paff-Gewehr hat, als dieser Westen es vermeintlich hatte. Und wenn inzwischen schon die Houthis eine Flugzeugträgergruppe in die Flucht schlagen können, das ist eine kleine Rasselbande von ein paar, ja, die kann man jetzt nennen, wie man will. Gut organisierten, nennen sie Terroristen oder Freischärler oder Freiheitskämpfer oder wie auch immer. Aber wenn die das können, was will denn der Westen dann noch? Gegen Russland und China und möglicherweise noch gleichzeitig anstinken? Überleg das mal. Ich habe ja gesagt, die Russen haben Patriot-Abwehrsysteme komplett erbeutet und an China geschickt. Jetzt bauen die die nach. Und jetzt kann ja jeder dann billige westliche Waffen in China kaufen. Das heißt, die sind gar nicht mehr darauf angewiesen, diesen teuren Quatsch und Dollar begründet zu kaufen, sondern die nehmen das einfach in Yuan oder Renminbi und fertig die Laube. Und die teureren, die kommen aus Russland und die schießen richtig schnell, zielgenau, und dann ist es aus mit diesen schwimmenden Flughäfen. Das ist Alteisen. Und damit werden auch wieder die Landtransportwege viel lukrativer als die Meerestransportwege, die ohnehin langsam gehen. Und ich habe neulich erwähnt, dass die Russen die Polarroute zwischen China und Europa machen. Das heißt, da will man eisfrei bleiben. Große, schwere Eisbrecher rein. Und das ist ja alles quasi in den Küstengewässern von Russland. Da können die Amerikaner nichts reinspucken. Die fahren einfach an der russischen Küste im Nordmeer entlang. Ups, aus die Maus. Und wir müssen entscheiden und zum Entschluss kommen, was wir in Zukunft wollen. Wollen wir weiter in einem regelbasierten System arbeiten, in dem eigentlich täglich sich irgendwas ändern kann und keine Rechte gelten und irgendwelche Richter machen, was sie wollen? Oder wollen wir wieder in Recht und Ordnung kommen und wieder das, was man wirklich demokratische Wahlen nennt, haben? Ja? Also wenn ihr mal auf die Karte guckt, jetzt die ehemalige DDR, ja, also dieses Mitteldeutschland. Die haben jetzt vorwiegend AfD gewählt und die westlichen Bundesländer sollen angeblich mehrheitlich die CDU gewählt haben. Aber stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Sondern es wurden im Osten nur mehrheitlich AfD-Stimmen ausgezählt und im Westen wurden mehrheitlich CDU-Stimmen ausgezählt. Denkt an den Stalin, der hat gesagt, nicht der entscheidet, der wählt, sondern der, der auszählt. Und ich glaube, dass im Osten einfach mehr noch Rechtsordnung und ja, Ehrlichkeit da ist als im Westen. Und dass da weniger beim Auszählen beschissen wurde als also im Osten weniger beschissen wurde als im Westen. Und deswegen ist im Westen genau die Partei wieder in der größeren Mehrheit, die uns diese ganze Sache da eingebrockt hat. Wer war denn derjenige oder diejenige, die die Grenzen geöffnet hat 2015? Und die AKWs abgeschaltet hat. Und die dies und das auf die Wege geleitet hat. Ja? Und wenn das wieder gewählt wird, naja, Grünglöckchen, Blackröckchen. Weiter regelbasiert. Und dann regiert Blackrock. Dann heißt das Lied der Merzen, dem Bauern das Rösslein abnimmt. So, die Bereinigungsgesetze möchte ich heute nicht nochmal ansprechen. Ich werde euch einfach noch ein paar Links drunter tun, damit ihr selber da ein bisschen Ermittlungsarbeit betreiben könnt. So, ich werde es jetzt hier bewenden lassen darauf. Ihr habt genug zum Nachdenken und sonst wird es wieder zu lang. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.